Kummer, keine Sorgen. Ich lebe im Jetzt und nicht für den Morgen. Ich genieße die Stunde wie jeden Tag. Scheiß auf alles andere, weil ich doch so mag. Mir braucht niemand was erzählen. Ich mach mir selber mein Bild. Ich lebe meine Träume, bin weiter jung und wild. Ich sehe lieber selbst, was es heute gibt. Und soll's der Tod sein, der nach mir schickt. Ich habe keine Pläne, auf die man bauen kann. Fange jeden Tag von vorne an. Ich lebe die Sekunde wie ein ganzes Leben. Ich habe keine Nöte, mir braucht niemand, niemand etwas geben. Mir braucht niemand was erzählen. Ich mach mir selber mein Bild. Ich lebe meine Träume, bin weiter jung und wild. Ich sehe lieber selbst, was es heute gibt. Und soll's der Tod sein, der nach mir schickt. Im Gegensatz zu euch habe ich schon gelebt. Habe schon gespürt, wie die Erde bebt. Das ist mein Leben und ich gehe auch weiter. Gehe Schritt für Schritt auf meiner Leiter. Mir braucht niemand was erzählen. Ich mach mir selber mein Bild. Ich lebe meine Träume, bin weiter jung und wild.